Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaboom, Junge! Heute reden wir über Survival-Horror-Games und Horrorspiele im Allgemeinen. Und da ich das natürlich wieder nicht alleine machen will, habe ich mir wieder jemanden eingeladen, und zwar den Tobi. Hi Tobi. Hi Stefan. Du bist eine der wenigen Personen, die ich kenne, die Survival-Horror-Spiele für sein verdammtes Leben gern spielen. Ja, das stimmt. Das ist total eines meiner absoluten Lieblingsgenres, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in letzter Zeit gab es leider relativ wenig Input in dem Genre drin. Das letzte große Ding, was ich gespielt habe, war Alien Isolation. Das ist gut, ja. Ja, ja, ich fand es nicht schlecht. Es hatte eine geile Atmosphäre, hat Spaß gemacht. Man hatte zwar nicht so wirklich Angst, aber man war paranoid einfach von dem Alien, weil man hat nie gewusst, ist es jetzt hinter einem, ist es in den Lüftungsschacht oder ist es sonst wo. Aber so im Großen und Ganzen hatte ich da wirklich meinen Spaß damit. Ja, das geht schon mal in eine gute Richtung. Aber mit was hast denn du angefangen? Was war denn dein erstes Survival-Horror oder einfach nur Horrorspiel? Ich glaube, das war, wenn ich es recht weiß, müsste das Fear 1 gewesen sein. Das war, glaube ich, mein erster Ego-Horror-Shooter, den ich jemals gespielt habe. Fear 1 war dein erstes Horrorspiel, tatsächlich? Ernsthaft? Ich glaube, ja. Das ist ziemlich das erste, das mir so ziemlich im Gedächtnis geblieben ist. Wow, okay, ich bin eindeutig älter als du. Mein gut, erstes... wobei kam Doom 3 davor oder danach? Ich weiß das nicht. Das kam davor, glaube ich. Davor? Ja, dann war es Doom wahrscheinlich. Ja, Doom ist eine Lachnummer, das ist kein Horrorspiel. Ja, das hat wirklich auch nachgelassen, die Reihe. Die machen ja von jetzt auch schon ein Remake wieder oder einen vierten Teil oder was auch immer sein wird. Da bin ich auch mal ganz gespannt drauf. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir werden sehen, was es wird. Ja, ganz genau. Nee, mein erstes war Resident Evil 2 auf der PS1. Oh, eine Perle. Gute alte Perle. Das habe ich bei einem damaligen Kumpel, der hat es aus irgendeinem Grund hat er das gehabt. Frag mich nicht, keine Ahnung, Eltern wahrscheinlich gekauft, damit der Junge Ruhe gibt oder so. Wir saßen dann zu dritt in seinem Zimmer, ja, und haben auf seine Playstation, auf seinen Bildschirm gestarrt und er hat halt Resident Evil 2 gespielt. Das war das erste Horrorspiel, das ich tatsächlich gespielt habe. Und ich hatte Schiss heimzulaufen am Ende. Das kann ich verstehen. Resident Evil 2 war damals doch schon ein krasses Ding. Ich habe natürlich erst Jahre später gespielt, weil das war einfach nicht so meine Zeit, vielleicht selber. Ja. Aber ich habe jetzt auch letztens auch schon wieder ein paar Monate her auf Steam das HD-Remake von Resident Evil 1 geholt. Oh ja, das HD-Remake von Resident Evil 1 ist sogar ziemlich gut. Ja, ich finde es auch ziemlich geil. Ich habe es auch noch nicht durchgespielt, aber es macht Laune. Es ist genau wie früher. Ja, das Witzige ist aber, eigentlich ist es die HD-Version, die es schon mal gab, und zwar die GameCube-Version. Ja, richtig. Das ist die HD-Version der HD-Version quasi. Ja, die HD-HD-Version. Ja, genau. Aber es macht Spaß. Ja, es ist cool. Das stimmt allerdings, ja. Es ist Resident Evil. Ich meine, die ersten Teile von Resident Evil sind eigentlich schon ganz geil. Teil 1 und Teil 2 zumindest. Teil 3 nicht mehr. Teil 4 auch nicht mehr. Teil 5 überhaupt nicht. Ja, dann kommt der 6er. Teil 6 war lustig. Der war unglaublich komisch, aber das liegt daran, dass es einfach nur ein B-Movie war zum Mitspielen. Richtig, aber im Koop-Modus, muss ich sagen, macht der eigentlich extrem viel Spaß. Ich hab's allein durchgespielt, aber es hat da auch Fun gemacht. Das war dumm. Es war so dumm. Ja, definitiv. Also Resident Evil hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Oh ja. Ich habe jetzt für die PlayStation 4 habe ich mir Revelations 2 geholt. Und es geht ein bisschen zurück an den Ursprung. Es ist zwar nicht so wie jetzt ein 1 oder ein 2, aber es geht schon wieder mehr in die Richtung, muss ich sagen. Es macht Spaß. Also ich hatte meinen Spaß damit, muss ich sagen. Ja, ich habe Revelations 1 hier und habe es 5 Minuten gespielt, um zu testen, ob es läuft, und seitdem nicht mehr. Wie so viele Sachen, die hier bei mir rumstehen. Wobei, die Revelations-Reihe, die finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, die erste Episode kostet gerade im Store, ich glaube, 3 Euro oder so. Also im PSN-Store. Ah, okay. Ja gut, ich habe mir das Ganze mit Season Pass geholt. Also. Ja, der Season Pass kostet 20, das geht auch noch. Ja, das ist völlig legitim. Ja, es hat 23 Euro für ein komplettes Spiel. Es ist okay. Ja, definitiv. Mit allem extra Zeugs. Und ja, Resident Evil, wie gesagt, war halt mein Einstieg. Dein Einstieg war 4. 4 ja. Ist eine super Reihe gewesen. Zumindest Teil 1. Teil 1 war großartig. Teil 2 ging auch noch, aber Teil 2 war. Ich glaube nicht reden. Naja. Teil ja, 3 ist besser als Teil 3. Also. Teil 3 war für den Arsch. Ja, total. Also dann gab es diese beschissenen Addons, die eigentlich nichts mit der Story zu tun haben, aber irgendwie dann doch. Ich habe die Addons nie gespielt. Ich war vom Hauptspiel allein schon so enttäuscht, dass ich die DLCs nicht mal. Nein, von Teil 1 meine ich. Ach, vom Teil 1 meinst du? Achso. Ja, ja. Habe ich die gespielt? Weiß ich gar nicht mehr. Was passiert denn da nochmal? Ich habe keine Ahnung. Nach dem Helikopter-Crash wachst du irgendwie auf und dann. Ich weiß nicht, weitere Bürokomplexe, mehr Gegner. Ah, waren. Ja, ja, aber ich glaube, das waren ganz, ganz kurze Dinger, wenn ich es noch recht weiß. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich. Aber kann man mittlerweile, glaube ich, wenn man die CD-Version noch irgendwo findet, für ein Apple und ein Ei kaufen, soweit ich weiß. Ah, okay. Ja, ich würde es gerne mal wieder spielen für eins. War ein geiles Ding, doch. Teil 1 war cool, ja. Teil 2 war, naja, er war strange von der Story her für einen Eimer. Aber okay. Teil 3 war einfach nur bäh. Ja, Teil 3, was war so ein das war so ein Koop-Ding. Ja, das war so ein aufgezwungenes Koop-Scheißteil. Ja, genau. Und ich hab die Trailer damals so abgefeiert, den Ankündigungstrailer von 4.3, das bin ausgerastet, Mann. Und dann kam das Spiel raus und das war einfach schlecht. Scheiße. Es war einfach schlecht. Ja, ganz genau. Es war einfach richtig schlecht und das war das Traurige daran, dass sie eine so gute Serie so in den Sand gesetzt haben. Es kommt auch kein weiterer Teil raus. Es gibt so auf Steam dieses Fear Online, das wohl ja, irgendwie das so eine Shooter-Distung oder sowas sein muss, aber es muss hundsmiserabel sein. Ja, ja. Das ist der Multiplayer-Modus aus Teil 1 nur als Free-Variante. Mit exploitbaren Waffen und so weiter. Also Bullshit braucht kein Mensch, nein, danke. Ja, es ist auch in den Steam-Bewertungen. Also es gibt, glaube ich, keine einzige, die ich gesehen habe, die das Spiel auch annähernd lobt. Ja, das. Also. 4 ist tot, leider. Teil 1 hatte sehr viel Potenzial und wurde dann von Teil zu Teil einfach immer mieser. Ja, schade drum. War eine sehr tolle Reihe. Ja, richtig. Nächstes Horrorspiel, was mir gerade so einfällt, Dead Space. Oh, eine Perle. Dead Space ist großartig. Der erste Teil war richtig, richtig gut. Oh ja, allerdings. Auch wenn dein Hauptcharakter bis auf und nichts weiter gesagt hat, das war durchaus sehr cool. Ja, er hat erst sprechend im zweiten Teil gelernt. Ja, ja. Ja, atmosphärisch war das Spiel so super, so richtig großartig. Ey, und es sah bombastisch aus. Also, ja, für die damalige Zeit. Ja, das erste Mal, als ich in dem Spiel auf die Brücke gegangen bin, wo du dann zum ersten Mal wirklich auf das Meteoritenfeld und so weiter schaust. Ja, ey, das war so cool. Wow, das war bombastisch. Ja, ja, die Atmosphäre in dem Spiel war der Hammer. Spielerisch war es halt einfach ein Survival-Shooter, das heißt, du läufst durch enge Gänge und dadurch, dass dein Charakter auch nicht spricht, erzeugt das halt noch mehr Atmosphäre, das heißt, du läufst da durch und du weißt nicht, was zum Geier passiert jetzt als nächstes. Und ja, ich glaube, die Entwickler haben es damals als taktisches Zerstückeln bezeichnet, das Game, als sie es rausgehauen haben, das ist super. Ja, ja, du musstest den Gegnern, um sie richtig zu besiegen, reicht es meistens, wenn du, keine Ahnung, schießt den Gegner in den Schädel, er fällt um. Bei Dead Space allerdings musst du den verschiedene Gliedmaßen abtrennen, bis sie endlich liegen bleiben. Und das ist relativ munitionsverschwendend. Teilweise, ja. Gut, ich meine, es reicht auch, wenn man den Plasma-Cutter, diese glaube ich, einfach komplett aufmotzt. Aber hey, es gab so viele coole Waffen einfach in Dead Space. Diese Kreissäge, die man verschießen konnte. Ach, super. Ja, das war super. Ich bin bis heute davon überrascht, dass die Dead Space-Serie in Deutschland nicht zensiert worden ist. Das fasziniert mich bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist ja im Prinzip, man haut hier keine Menschen kaputt, sondern normale, sondern Viecher. Deswegen ist es nicht indiziert. Würdest du einen Menschen mit deiner Kreissäge zersägen können, auch wenn du das mit den Leichen machen kannst, die da auf dem Boden liegen, wäre es indiziert. Ja, es ist auch so eine Logik, die ich glaube ich niemals verstehen werde. Also. Deswegen war der Multiplayer-Modus von Teil 2 auch nicht, war auch gecuttet. Weil man ja Menschen dann abschießen konnte. Den habe ich glaube auch nie gespielt. Ich habe immer nur die Singleplayer-Dinger gespielt, aber ja, Multiplayer habe ich auch nie angeguckt. Ich habe Teil 2, habe ich auch, Teil 3 auch, Teil 2 fand ich auch gut, hat auch Spaß gemacht, obwohl den viele irgendwie nicht mögen. Ich fand Teil 1 super, also gesagt, da komm, springe ich direkt in Teil 2 und der hat mir auch extrem gut gefallen, auch wenn Isaac jetzt sprechen kann, was zur Atmosphäre aber eigentlich nichts Schlimmes tut, finde ich. Ja, das Problem war bei vielen Leuten, dass es einfach mehr in die Action-Reihe gegangen ist. Das hat man aber auch gemerkt, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Also der zweite war sehr, sehr viel actionlastiger als der erste und der Ja, dritte ja. noch mehr. Nee, der dritte eigentlich nicht, fand ich. Findest? Also ich finde ihn von allen Teilen eigentlich am actionlastigsten. Dafür fand ich den dritten irgendwie von der Aufmachung her lustiger, Ja. weil du hast ja im Prinzip ist das auch wieder dieses aufgezwungene Koop-Ding, Ja. weil dein Partner immer aus irgendeiner Richtung auftaucht. Aber ich könnte mir das so zusammenreimen, dass Isaac, so heißt übrigens der Hauptcharakter Isaac Clarke in der Reihe, der so dermaßen bekloppt geworden ist, dass er sich den Typen einfach nur vorstellt. Was erklärt, warum der dauernd so ins Bild warf. Das ist eine coole Theorie, finde ich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist auch schon wieder Ewigkeiten her, dass ich den durchgespielt habe. Aber ich glaube, der Typ existiert doch tatsächlich wirklich. Ja, ich weiß, aber es wäre lustig. Ja, ist allerdings. Also wirklich sehr lustig. Ich war es nicht im zweiten Teil, wo er schon gestartet ist in der Klapsmühle mit der Zwangsjacke an. Ja, Ne? das war cool, das war ein cooler War es Anfang. war ein tolles Intro. Das war ein cooler Anfang. Ich mag die Spieleserie, vielleicht machen sie noch irgendwas draus, weil am Ende von Teil 3 heißt es ja, oh, hier gibt es ja noch 1000 mehr von den Dingern, von diesen komischen Obelisken, die es da gibt und alle Menschen wahnsinnig machen. Wir werden sehen, ob vielleicht noch irgendwas kommt, wenn noch was kommt. Why not? Habe ich nichts dagegen. Ja, also ich habe auch schon mal ein bisschen rumgeguckt und ich habe mal gelesen, dass die Entwickler sagen, die Reihe ist definitiv nicht tot. Also irgendwann wird da wieder ein Dead Space kommen, Kann ich mir definitiv. gut vorstellen, dadurch, dass jetzt auch PlayStation 4 und Xbone raus sind, wird das richtig witzig. Oh ja. Da können sie aber das richtig Cooles draus machen. Achso, ein Next-Gen-Dead Space, da hätte ich schon Bock drauf. Ja, oh, Bock drauf. Ja. Ah, auf jeden Fall. Dead Space, auch eine gute Survival-Horror-Spielsaga, aber kommen wir mal zu etwas richtig Gutem. Und zwar, dass das Horrorspiel, dass die den Survival-Horror richtig geprägt hat, und zwar Silent Hill. Oh ja, Silent Hill 1, 2 und 3, das sind. Ich Bombastisch habe ich gute hab Spiele. kein richtiges Wort einfach, um dieses Spiel zu beschreiben, weil es ist so unendlich. Nein, es ist wirklich so. Ich habe da wirklich meinen Spaß dran und ich kann es immer wieder spielen. Gerade im zweiten Teil finde ich, ist eigentlich mein Lieblingsteil, muss ich ganz ehrlich sagen. Zweiten fand ich bombastisch gut von der Atmosphäre her, von der Story, vom Soundtrack her, er war bombastisch. Ich könnte sofort gleich wieder in die PlayStation legen und weiterzocken. Ja, bei mir, mein erster Silent Hill Teil war Teil 3 übrigens. Ah, okay. Den habe ich durchgespielt auch. Der war interessant, Ja. erschreckend, aber interessant. Oh ja. Und ja, man kotzt halt Gott aus. Why not? Es ist ein altes Spiel, Leute. Aufs Ende spoilern ist im Prinzip egal. Wer das noch nicht gespielt hat, hat selber Pech. Ja, ich glaube, so ab 5 Jahren oder sowas kann man das da ruhig machen. Ich glaube, Ja. ab da werden dann die Spiele vogelfrei und da kann man dann ruhig ein bisschen rumspoilern. Aber dennoch, das Spiel war sehr gut. Dann habe ich Teil 2 habe ich eigentlich gar nicht gespielt, nur so richtig. Ich Okay. weiß, um was es geht. Ich weiß die Prämisse von dem Spiel. Ich habe ziemlich viel darüber gelesen, aber gespielt selber habe ich es nicht. Solltest du eigentlich fast nachholen, weil es ist ein bombastischer Teil. Also, ich habe von meiner Seite aus gesehen, ist der zweite Teil der beste von allen. Also, der momentan auf dem Markt ist, weil ich glaube, alles, was nach Teil 3 kommt, da müssen wir uns, glaube ich, nicht großartig unterhalten. Teil 4 ist ja, soll ja eigentlich, sollte ja auch eigentlich nicht Silent Hill The Room heißen, sondern eigentlich ein komplett anderes Spiel sein. Aber Konami hat gesagt, hier, Marketing, wir brauchen Geld. Mehr Geld, bitte. Also hieß das Ding halt Silent Hill, obwohl es eigentlich nichts mit Silent Hill zu tun hat. Das war so ein. Ich habe das Ding nie durchgespielt, weil ich es so grausam fand. Ja, es ist sehr strange. Und danach kam ja, ich glaube, danach kam Homecoming, ne? Homecoming war im Prinzip das amerikanische Silent Hill, weil du bist ein Genau. Ami. Du bist Genau, ein Ami, du hast eine warst. Kampfausbildung, läufst da rum und metzelst die Viecher einfach nur noch nieder. Ja, du warst so ein Ex-Marine, glaube ich, oder so ein Naja. Navy SEAL oder irgendwie sowas. Das, was Und dann. danach kam, glaube ich, ja Downpour. Das ist okay. Das habe ich hier stehen. Das bin ich gerade am Spielen. Ja, Downpour habe ich auch durchgespielt auf der PS3. Und das war jetzt von den, ich sag mal, von den schlechten Teilen doch der beste von allen. Das ist wirklich okay, weil da hast du auch. es ist okay, kannst du sagen. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem alten Teil, aber es ist okay. Es wäre viel besser gewesen, wenn du mehr von der eigentlichen Silent Hill Welt gesehen hättest. Aber das Problem war ja, du warst dann in dieser Parallelwelt. Es sind immer nur von so einem komischen Geist oder was weiß ich was verfolgt worden. Du musst im Prinzip in der Welt nur wegrennen. Also nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwie sich auf die Atmosphäre davon einzulassen. Das fand ich voll zum Kotzen. Ja, diese komische Parallelwelt, wo dieser komische rotglühende Etwas-Geist auf dich zurennt und du einfach nur noch wegrennen musst. Ganz genau. Und das ist strange. Ja, du hattest nie die Möglichkeit, dieses andere Silent Hill so wirklich mal anzuschauen in dem Spiel. Weißt du, wie ich meine? Naja, leider nicht. Nee, du bist einfach nur durch Gänge gerannt und hast gehofft, wenn du dich jetzt killst, muss ich wieder durch den ganzen Scheiß wieder von vorne machen. Ah ja, furchtbar. Ich weiß auch gar nicht mehr, um was es da in der Story geht. Also es war, glaube ich, irgendwie, wurdest du, glaube ich, angeklagt dafür, dass du irgendwie dein Kind oder sowas umgebracht hast. Ich glaube, sowas war es. Du bist auf jeden Fall ein verurteilter Mörder und die erste Szene, die du hast, ist, du prügelst einen Typen in der Dusche kaputt. Ja. Aus was für einem Grund auch immer, das was mit Silent Hill zu tun hat, aber so ist es halt. Ja, du, ich weiß auch nicht. Also. Und dann fahrt ihr von einem Gefängnis zum nächsten, es gibt einen Autounfall. Und du wachst in Silent Hill wieder auf. Ja, ganz genau. Und dann läufst du da ein bisschen rum, hast, glaub, relativ wenig Story-Input. Ab und zu taucht mal ein Postbote auf, der irgendwas vor sich hin labert und keiner weiß so wirklich, was der einen will, weißt du? Also, naja. Ja, wie gesagt, die ersten Teile von Silent Hill waren super, die anderen Teile nicht. Ja. Kann man leider nichts machen. Und den neuesten Teil wird es leider nicht geben. Danke, Konami. Ja, schade drum. Ich habe mich riesig drauf gefreut. Kann man nichts machen, leider. Ja, ich habe PT ja jetzt mittlerweile auch schon zweimal geknackt. Was? Ja, ich fand's geil. Ich fand's einfach nur geil. Lass es auf deiner Playstation, weil am 29. April gibt es das leider nicht mehr. Ja, ich weiß. Ich werde es nie wieder von meiner Playstation löschen. Und wo ich richtig dann Bock drauf hatte auf Silent Hill war, als ich das Gerücht gelesen habe, dass es so ein PlayStation-Only-Ding werden soll mit der dementsprechenden Brille dazu, also mit der Project Morpheus-Brille und in Silent Hills mit so einer VR-Brille zusammen, ey, das wäre der Traum gewesen. Herzinfarkte. Richtig Bock drauf, ja, definitiv. Herzinfarkte Allmas, sage ich dazu. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, in Silent Hill mit so einer VR-Brille zu zocken. Tja, wie gesagt, die haben ja auch neulich, haben sie, bevor das Ding gecancelt wurde, hat jemand rausgekriegt, dass, also diese Theorie aufgestellt, dass derjenige, der da in diesem Haus ist, dass er einfach seine Frau und seine Frau und seine Tochter oder Sohn oder was immer das war, umgebracht hat, weil er diese versteckten Botschaften in Radiodingern gehört hat, zum Beispiel. Es gab ja so damals Experimente mit irgendwelchen Leuten, die unter anderem so hypnotisiert wurden, sozusagen so Schläferagenten. Ja. Und da hatte der das rausgekriegt und halt echt... 2 Tage später wird das Spiel gecancelt. Ich glaube, kein Mensch hat so wirklich irgendwie das Game so wirklich gerafft, weil in der letzten Phase, da ändern sich zum Beispiel auch teilweise die Farben vom Licht, manchmal ist es grün, manchmal blau, manchmal rot, glaube ich. Und ich denke, in PT sind noch viel, viel, viel mehr Sachen versteckt, als man bis jetzt noch rausgefunden hat, weil du kennst Kojima selber, du weißt, wie er drauf ist. Oh ja. Aber, tja, das wird für immer wahrscheinlich ein Mysterium bleiben. Leider, ja. Ja, kann man leider nichts machen, aber dennoch, was soll's. Kommen wir zur nächsten Spielereihe, kannst du sogar mittlerweile sagen, weil es gibt ja mittlerweile 2 Teile von Amnesia. Oh, Amnesia, oh ja. Da hatte ich doch meinen Spaß damit. Amnesia 1, ich stehe bis heute im Weinkeller und weigere mich, dort weiterzugehen. Da ist es sicher, da ist es ruhig und da will ich nicht weg. Niemals. Du hast doch nie durchgespielt, noch gar nicht. Nein, oder? Noch nie. Ich habe keine Ahnung, warum Daniel den Typen killen will. Ich vermute, Daniel hat einfach nur Visionen, deswegen hat er auch einen Kopfschmerz, wenn er dunkel ist. All die Monster sind echt und... Fick dich, ich hab keinen Bock. Tut mir leid, nein, never. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich hatte auch wirklich lange, lange meinen Spaß mit Amnesia. Es war sehr schlimm teilweise. Gerade, kennst du vielleicht die Stelle aus Videos, wenn du nicht so weit gespielt hast, dieser Keller, der unterflutet ist. Oh Gott, hör auf. Ja, ich weiß, ich verstehe schon, ne? Das ist scheiß unsichtbarer Drecksmonster. Richtig. Ja, ja. das, Junge, das ist so schlimm. Da bist du dann irgendwann in so einem riesigen großen Raum und musst so eine Tür aufmachen, indem du so ein Rad hochkurbelst, ja. Und du musst das Monster dann quasi dadurch ablenken, dass du irgendwelche Leichenteile ins Wasser wirfst und das Viech frisst dann quasi die Leichenteile und du musst an dem Rad drehen. Ey, du bist da wahnsinnig. Nee, echt nee. Wie gesagt, ich bin im Weinkeller geblieben und hab da meine Ruhe. Hast du den zweiten Teil schon ein bisschen angeschaut? Ja, den habe ich mir angeschaut. Also, wie heißt das? Machine for Pigs, glaube ich. Ja, oder? Genau. Machine for Pigs. Ja, ja, das war weniger gruselig, komischerweise. Ja, so ging es mir auch. Also, ich hatte da weniger... Atmosphärisch okay, aber ja. Extremst wenig gruselig. Ja, genauso ging es mir auch. Also, im Vergleich zum ersten Teil hatte ich lange nicht so Angst. Definitiv nicht, also... Gerade drum. Aber die Macher, die machen ja jetzt schon wieder ein neues Teil, das nennt sich Soma, wenn ich es richtig gerade weiß. Da gibt es auch schon einen Ingame-Trailer und der sieht ziemlich geil aus und ich hoffe, dass es dieses Jahr noch rauskommen wird. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja, wir werden sehen, was da rumkommt. Also, mir hat, ja, ob auch deswegen, auch dessen, dass ich immer noch im Weinkeller stehe und mich nicht mehr bewegen will, war es trotzdem ein sehr lustiges Spiel. Ah, vielleicht reißt es mal zusammen und du spielst mal ein bisschen weiter. Es lohnt sich, es hat eine tolle Story, muss ich sagen. Also. Niemals. Never ever. Tja, es ist, wie gesagt, Amnesia-Teile, wenn ein neuer Teil kommt, warum nicht? Ja, die Amnesia-Reihe, der kannst du nicht schlecht machen. Also, das ist guter Horror, hat gute Atmosphäre, gute Storys und naja, macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Ja, kommen wir zum anderen Spiel. Wie wär's mit, hast du Slender gespielt? Ja, wer hat Slender denn nicht gespielt? Ich habe auch Slender gespielt und Slender fand ich langweilig. Ja, echt? Ja, total. Hast du das nur den ersten gespielt oder auch The Arrival? Na, The Arrival habe ich nicht gespielt, nur den ersten. Also das kostenlose Ding. Ah, okay, ja. Ich weiß noch eine ganz, ganz geile Story, also... Ich hab das immer mit Kumpel zusammengezockt und ich wusste ja quasi schon, was passiert und meine Kumpel ist eben gar nicht und ich hab da auch gar nicht großartig verraten, was so abgeht und hab die einfach so dieses Ding zocken lassen und hab ihnen gesagt, dass sie einfach nur 8 Seiten sammeln müssen. Die Seiten sammeln, ja. Und dann ist das Spiel schon fix und fertig, also ist kein großer Aufwand, hab ich zu denen gemeint. Und ja klar, hocken sie sich hin, spielen ein bisschen Slender und irgendwie was die Leute geschrien haben ja, an dem Platz. Das war der Wahnsinn. Ich hatte da wirklich Spaß daran, die anderen Leute so mental fertig zu machen mit diesem Spiel. Es war auch toll. Ja, ich fand's echt langweilig, weil ich lief da rum, hab die Seiten eingesammelt, dann drehe ich mich um, dann kommt das Slenderman, macht bip, bip, brrr, und weg bin ich. Und dann well, that sucked. Ja, das Game kommt aber auch von einem Moment auf den anderen völlig so aus dem Boden geschossen und jeder hat's gehypt und jeder hat's gezockt. YouTube war wochenlang voll mit Slender Reactions. Das ist faszinierend gewesen. Ja, jetzt ist YouTube voll mit Five Nights at Freddy's Reactions. Immer noch. Oh, da habe ich. Furchtbar. Da habe ich noch gar keinen Teil davon gespielt, aber alle sagen, es soll ziemlich geil sein. Ist auch so ein Ding, was mich irgendwie null juckt, irgendwie was anderes. Ja, es sieht ganz komisch aus. Ich hab da irgendwie auch nicht so den Drang, irgendwie mir das anzuschauen. Also. Ja, du siehst halt die Leute halt überreacten, die sagen, es ist so gut, ja. Und ich guck dir dazu und denk so, du bleibst an dem Platz sitzen, tust am besten gar nichts, bis du wartest, bis der Tag rumgeht, Ende. Ach, das ist schon das ganze Spielprinzip, oder was? Also. Ja, du hockst an so, anscheinend hockst du an so einem Platz und musst halt mit Überwachungskameras überwachen, ob da irgendwas ist. Und anscheinend kommen da irgendwelche Animatronsviecher kommen zum Leben, erwachen zum Leben und jagen dich aus irgendeinem Grund. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, das Spielprinzip ist dämlich, die Spielerei ist dämlich und die machen jetzt mittlerweile einen Film davon. Einen Film? Echt jetzt? Ja. Ja gut. Von Ball? Ich hoffe. Der olle Ball. Ah ja, das soll echt aufhören. Ball. Ja. Fällt dir noch ein Horrorspiel, ein gutes Horrorspiel? Outlast. Oh ja, ja, Outlast. Oh da Gott. Ist der zweite Teil Outlast. Ja auch angekündigt. Ehrlich? Ja. Das soll, ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr kommen soll, aber der zweite Teil ist meines Wissens angekündigt. Oh. Und ich habe sowohl den ersten Teil durchgespielt, als auch den DLC dazu, den Whistleblower. Habe ich auch. Habe ich beide durch. Fantastisch, oder? Fantastisch. Ja, vielen Dank, Outlast. Und hier konnte ich 3 Tage nicht schlafen. Wobei ich muss sagen, ich fand den DLC schlimmer als das eigentliche Hauptspiel. Oh Gott, der DLC, dieser Verrückte, der dich heiraten wollte. Richtig. Und dieser komische, nackte Typ mit seiner Kettensäge, der dir das halbe Spiel hinterherringt. Der Typ hat mich irre gemacht. Ohne Scheiß. Ich fand den DLC echt schlimmer als das eigentliche Hauptgame. Ich hab echt gedacht, dieses Viech, das an heiraten will, so, geh weg. Ah, das war dieser Priester war das, ne? Ja. Der irgendwie alle Männer irgendwie zu Frauen machen wollte und den die Science, du weißt schon, was abgesägt hat. Ja, und so, also, ne? Warte, bitte lass mich in Ruhe. Ah ja. Aber war geil. Also ja, voll gut. Hatte eine wirklich interessante Story. Mhm. Hatte eine coole Story und wenn das Originalende für'n Arsch war. Aber das DLC-Ende dagegen hat ja das Originalende dann wieder aufgehoben, was ich cool fand. Ja, das war ja alles so miteinander verknüpft, ne? Also macht er echt einen zweiten Teil von? In demselben Scheißhaus bitte nicht. Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ein zweiter Teil angekündigt ist, aber um was es dabei gehen wird, keine Ahnung, frag mich nicht. Naja, wir werden es rausfinden, spätestens dann, wenn wir spielen. Also es war sehr erschreckend, muss ich sagen. Wirklich sehr, oh ja, sehr erschreckend. Oh ja, dieser... Ich weiß noch, dieser Moment, wenn man erst durch den ersten Lüftungsschacht gekrochen ist und dann schnappt ein dieser riesige Typ aus, oh, Little Piggy, und wirft einen durch dieses Fenster durch, oh, das war, nee. Naja, du bist an so Bücherregalen vorbeigekrochen. Ja, ganz genau. Und dann, Little Pig. Und dann nimmt er dich und schmeißt dich so durch diese, holy crap, Maus flog nach oben und ich halb runter von dem Scheißstuhl. So Gott. Allerdings weiß ich auch nicht, wie man eigentlich auf die Idee kommt, mitten in der Nacht mit einer Nachtsichtkamera in eine scheiß Nervenklinik einzubrechen. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt an den... Ja, gut. Reporter halt. Ist halt normal. Ist bestimmt ein Bildreporter gewesen. Wahrscheinlich. Einfach irgendwo einbrechen. Geht schon. Es war echt einer der unheimlichsten Spiele, die ich hier gespielt habe. Holy shit. Ja, das stimmt. Das war so nervenaufreibend. Ich hab's nicht am Stück gespielt, ich habe mal so stückweise gespielt, musste ich Pause machen, weil ich konnte nicht mehr, ich war psychisch fertig. Ging das hier auch so? Ich war so fertig nach ein, zwei Stunden. Ich konnte nicht mehr. Ich hab das zur Seite gelegt und gesagt, okay gut, jetzt warte ich eine Woche. Dann spiele ich weiter. Eine Woche, echt? Ja. Fällt dir noch ein gutes ein? Auf der GameCube war es, glaube ich. Da gab es mal The Dome of Eternal Darkness. War jetzt, glaube ich, nicht so ein wirklich Horrorspiel. Ah, Eternal Darkness, ja, das kenne ich. Aber fand ich geil. Fand ich wirklich geil. Gut, ich meine, ich habe es selber nie gespielt. Ich habe damals auf Game One ihr Knall hat durchgenommen, dazu angeguckt zu Eternal Darkness. Und da war ich wirklich im Überlegen, hey, komm, hol dir von irgendwoher eine verdammte Game und dieses Game dazu. Weil ich fand's geil. Doch, ganz ehrlich, ich hatte wirklich Bock, das selber nochmal durchzuzocken. Ja, ich kenne das aber auch nur aus irgendwelchen Let's Plays oder irgendwelchen Top 10 Listen. Aber das sieht sehr interessant aus, sehr abgefahren, sehr krank, aber auch irgendwie sehr, sehr cool. Könnte vielleicht auch was werden, vielleicht, weiß ich nicht, irgendwann packt es bestimmt Nintendo auf irgendeine Konsole. Wäre geil, weil abgesehen von Mario und Zelda haben wir nicht wirklich viel. Also. Und Monster Hunter. Und Monster Hunter, klar. Aber sonst haben sie nicht viel, bestimmt. Ja, es wäre cool, wenn sie das machen würden. War so, hier, hey Nintendo, HD-Auflage für das Ding und dann raus damit auf Steam, bitte, danke. Ja, das wäre, ich hätte Bock drauf, doch. Bin ja auch schade, dass da nie ein zweiter Teil oder sowas rausgekommen ist, weil ich fand, geil, also. Ja, ich hätte wirklich Bock, es zu zocken. Sagen wir mal so. Ja, vielleicht in ferner Zukunft. Vielleicht kommt ja irgendwas, kann ja sein. Ja, definitiv. Aber du hast ja mal hier Deadly Premonition gespielt, ne? Oh ja, ich liebe Deadly Premonition. Das ist eines der besten Spiele, die man spielen kann. Ja, ich habe es selber nie gespielt, weil die einen Leute sagen, es ist völlig geil und die andere Hälfte der Leute sagen, es ist der größte Bullshit, den sie jemals gespielt haben. Und ich weiß nicht, ob ich es wirklich tun soll und mir das Game organisieren soll und mal durchzocken. Ich weiß es echt nicht. Tu es. Ja? Aber tu dir selbst einen Gefallen, hol dir nicht die Steam-Version, weil die ist für den Arsch. Okay. Die ist einfach nur schlecht programmiert. Hol dir am besten die PS3 oder die 360-Version, je nachdem. Das Spiel ist großartig. Wenn du, wenn man so Fan ist von der alten Serie damals Twin Peaks, okay, und so abgedrehten Japano-Zeugs oder einfach nur Japaner, die sich vorstellen, wie Amerikaner leben oder halt sich verhalten würden, ja, so amerikanische Figuren. Wenn man davon Fan ist oder von allgemein solchen japanisch-koreanischen Filmen, dann ist das Spiel eine Offenbarung. Es ist großartig. Okay. Es lässt sich beschissen steuern, das gebe ich zu. Das Gameplay ist einfach bekloppt, weil du läufst einfach nur durch Gänge und knallst Tücher ab und löst kleinere Rätsel und was weiß ich. Aber die Story ist großartig. Die Charaktere sind absolut genial. Okay. Der Hauptcharakter spricht mit dem Spieler selber und nennt den Spieler Zack. Und aus irgendeinem Grund sagt er zum Beispiel, Zack, you handle the welcoming. Das heißt, du musst im Prinzip mit der Action umgehen, während er sich auf die Denksachen konzentriert. Ja, das ist sehr cool. Der redet auch mit die, also im Prinzip ja mit dem Jack in seinem Kopf, redet er? Ja. Zack redet er halt in seinem Kopf. Und jetzt großartig, es ist herrlich. Es hat doch so ein Open-World-Ding, einen Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, du kannst auch nicht Leute befragen, wenn zum Beispiel an bestimmten Uhrzeiten. Okay. Du kannst sogar Nebensachen machen wie Angeln. Ach. Und du weißt, okay, was ich für ein beklopptes Zeug. Aber es ist wirklich, wirklich ein super Spiel. Großartige Story. Und keine Ahnung, krieg ich jetzt auch von Apple und Ei hinterhergeschmissen. Aber glaub mir, das Ding ist echt gut. Ja, vielleicht muss ich mir echt mal anschauen. Wie gesagt, das ist, dann weißt du einfach nicht so richtig, weil manche Leute sagen auch, das ist eines der schlimmsten Dinge, die sie jemals gespielt haben. Also. Ja, das ist tatsächlich. Es gibt entweder du magst es oder du hasst es. Es ja, gibt ganz keinen genau dazwischen. Bei dem Spiel gibt es wirklich keinen dazwischen. Entweder du magst es oder du findest es komplett beschissen. Ja, ich habe tatsächlich noch nie jemanden gesehen, der so gesagt hat, ist schon okay, man kann es spielen, aber hat das und das. Es gibt immer nur die Leute, die sagen, das ist voll der Scheiß, weil das und das und das. Oder sage, es ist voll geil, weil das und das und das, weißt du? Richtig, ja. Und ich gehöre halt zu der Variante, die sagen, das Spiel ist großartig. Kaufen Leute, alle, bitte. Jeder, los, go. Hammer. I love it. Ja, ansonsten ist schwierig. Ja, es gibt ja noch von ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat. Project Zero, kennst du das? Nee. Project Zero ist eine Spielereihe, da kommst du mit einer Kamera bewaffnet, bist ein kleines Mädchen, ein kleines japanisches und ein koreanisches Mädchen und musst mit deiner Kamera so Geister abrufen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Doch. Das gibt's auf Steam, gell? Wenn ich's recht weiß. Nee, das gab's nur für die PlayStation und mittlerweile für die Wii, soweit ich weiß. Ah, okay, ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Für so ein ähnliches Ding gibt es auch auf Steam. Also die Dinger heißen Project Zero, glaube ich. Müsste sein, ja. Aber die waren sehr, sehr abgefahren. Sehr abgefahren, sehr krank. Naja, es gibt bei der Wii-Version von dem Spiel, gibt es die, also spielst halt das Spiel, ne, und du machst es halt aus und lässt es halt liegen und machst irgendwann deine Wii wieder an und findest unten so dieses Nachrichtenfenster, das leuchtet, und dann drückst du drauf, ne, und dann ist eine Nachricht von dem Spiel und dann öffnest du die Nachricht, ne, und dann siehst du einen abgetrennten Kopf von einer Puppe, ne, okay, mit so einem zerschmetterten Gesicht und da steht drunter We miss you. Oh, das ist ja abgefahren. Ja, das ist ja richtig abgefahren. Ich will da nicht hin. Aber es ist. Ja, das Spiel, das ich meine, das so ähnlich ist, das gibt's auf Steam und nennt sich Dreadout. Das kenne ich nicht. Da spielst du, glaube ich, auch so ein japanisches Mädchen und musst auch so mit irgendwie Fotos bewaffnet deine Gegner irgendwie platt machen oder sowas. Keine Ahnung, aber die Leute scheinen es auch echt mögen. Ich weiß ja, das ist einfach noch mehr nie gehört. Musst du mal anschauen, es gibt's auf Steam. Mal schauen. Was ist auch gibt, was, glaube ich, sogar so ähnlich ist. Ich glaube, das hieß Siren. Kennst du das? Ja. Siren, da muss ich mal kurz googeln. Der Name sagt mir tatsächlich was. Ich glaube, das war auf der PlayStation 3, war das. Das war so ein Episodenformat. Wenn man, ich glaube, da auch so, ja, Survival-Horror-mäßig, dass du durch die Gegend gelaufen bist in so einem japanischen Dorf und irgendwelche Rätsel hast lösen müssen oder vor Viechern halt fliehen musst. Ja, ich gucke gerade Screenshots an. Doch, ich kenn's. Auf jeden Fall. Also es ist aber auch gut gewesen eigentlich. Deshalb habe ich es nie gezockt. Ich kenn's auch was von Let's Plays, ja. Ich hab's selber auch nie gespielt. Haben die sich hier in Deutschland überhaupt bekommen? Im Store hatten wir das schon gekriegt. Ah, okay, im Store. Also im PSN-Store gab's das schon zu kaufen. Ich glaube mittlerweile sogar richtig günstig. Aber auch nicht wirklich für die 2, oder? Nee, für die PS3 tatsächlich. Ach, für die 3, das ist nett zu wissen, doch. Muss ich im Kopf behalten, sowas, ne? Sollte man sich im Kopf behalten. Ja, aber ich vermisse wirklich die Horrorspiele, wo ich davor sitze und einfach fast in die Hosen kacke. Weißt du, wie ich meine? dumm gesagt, aber es ist einfach so. In letzter Zeit gibt es einfach keine guten Horrorspiele mehr. Ich habe mir am Morgen das Lied geholt. Ich habe 15 Minuten gespielt und wieder deinstalliert, weil es hat mich von Anfang an nicht mehr annähernd gepackt. Ehrlich, das ist so mies. Ja, ich weiß nicht. Also mein Spieler hat so ein kleines Baby und ich glaube, da hat man irgendwie so ein Teddybären hat man da. Ach, das ist der, davon habe ich gehört, das gibt's auf Steam. Ja, genau. Und der Teddybär macht dann quasi Licht, das ist so quasi das Äquivalent zu der Lampe, zu eben der Nisha. Okay. Und alles, was in diesem Spiel passiert, also wo du das Baby selber spielst, passiert irgendwie nur im Traum. Und es war nicht das, was du dir vorgestellt hast. Richtig, es hat ja auch nicht wirklich die hübscheste Grafik, muss man auch dazu sagen. Was ich hier gerade so sehe, wenn ich durch irgendwelche Listen durchblätter, Clive Barker's Undying. Kennst du das? Undying, sagt mir auch was. Das ist ein alter Shooter, ja klar, kann man Shooter sagen. Da läufst du durch irgendein altes Herrenhaus. Und irgendwelche total abgedrehten, kranken Dinge passieren da drin. Es ist ziemlich gut, uralt, aber ein verfluchtes Horrorspiel. Ich habe auf meiner Steam-Liste gerade ins Auge gefasst, wo war es denn? Hier, Call of Cthulhu. Ich habe mir das Ding niemals gekauft, es war einfach random mal in meiner Spieleliste drin. Ich habe es bis heute auch noch nie gespielt, soll aber ziemlich geil sein. Call of Cthulhu, sagt mir was, das kenne ich, aber ich glaube, es ist so eine Art Shooter. Es sollte was richtig brutal Innovatives werden, aber es wurde irgendwie nur so eine Art langweiliger Shooter mit ein bisschen Weglaufen, soweit ich weiß. Hat du deshalb auch nie gespielt, oder? Nee, ich habe es auch nie gespielt. Ich habe davon gehört. Vielleicht soll ich es da echt mal reinschauen, wenn ich es eh schon kostenlos in meiner Steam-Liste habe, weißt du? Also. Ausprobieren kann man es immer. Das ist es, ja. Ah, Clive Barker's Undying, das war das. Ja, Clive Barker's Undying. Clive Barker's. Ja, das habe ich sogar ein bisschen gezockt. Doch, jetzt wo ich die Screenshots sehe. Zwar nie durch, aber es war ziemlich geil. Ja, das hat mir Markus damals gegeben. Er sagt, hier spiel das mal, das ist lustig. ich weiß auch gar nicht mehr, was es da storytechnisch geht. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, du läufst durch ein Herrenhaus und musst irgendwelche Viecher killen. Das war's. Ja, genau. Das und muss irgendwie rausfinden, warum da so komische Dinge passieren. Weil sie halt passieren. Du konntest dich ja, glaube ich, auch in irgendwie so einen Übermenschen oder sowas verwandeln oder irgendwas. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, es war echt nicht schlecht. Ich glaube, es war ziemlich cool. Ja. Also fällt hier noch irgendwas Horrormäßiges ein, was man noch gespielt haben sollte oder was man eigentlich spielen muss? Ich muss gerade selber in Google ein paar Listen durchgehen, falls wir irgendwas vergessen haben, weil so spontan würde mir gerade auch keins mehr einfallen. Das ist irgendwie so ein Genre, was nicht so groß beachtet wird irgendwie, oder? Gerade drum eigentlich, weil gerade die ganzen Perlen wie Amnesia und so, die gehen halt unter, was ziemlich schade. Gut, ich meine, du hast so deine großen Horrorserien wie Silent Hill und Resident Evil, aber Resident Evil ist zurzeit nur noch ein Action-Rumgeballere und Silent Hill, da hört man es von seit ein paar Jahren schon gar nichts mehr an. Das waren so im Prinzip gerade in Europa oder Deutschland allgemein einfach die zwei größten Reihen, was Horror angeht, und sonst hattest du einfach nichts, weißt? Ja, stimmt, aber dann gab es halt ja The Rise of the Indie Games, da war es halt ja. ein paar richtig gute dabei, aber auch nicht so sonderlich viele. Penumbra gab es noch, aber ich glaube, das war von den Amnesia-Machern. Also richtig, das war der Vorgänger, wenn ich sogar richtig weiß, von Amnesia. Halbwegs Vorgänger, irgendwie sowas in der Richtung. Hab ich auch durchgezockt, war nicht schlecht, doch, hat mir Spaß gemacht. Was mir noch spontan einfallen würde, was jetzt vielleicht nicht so die Richtung Horror gehen würde, aber wäre Alan Wake. Alan Wake ist cool, ja, es ist eine Art Horror, aber es ist wirklich gut. Ja, ich hatte da... So Action-mäßig ja. Horror, aber es ist eine coole Geschichte. Ja, nicht sonderlich innovatives Gameplay, aber egal, es ist trotzdem ziemlich gut. Es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Das kann ich wirklich jedem empfehlen eigentlich. Alan Wake war ein geiles Ding. Doch, definitiv. Ja, Alan Wake war ziemlich gut. Kann ich auch hier empfehlen. Es gibt's ab und zu im Steam Deal für, ich glaube, 3€ mit dem Addon dazu. Das Addon habe ich tatsächlich nie gespielt. Aber es war dennoch ziemlich gut, das stimmt. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, ansonsten fällt mir echt nichts mehr ein. Ich glaube, das Genre ist halt nicht so groß wie die anderen. Leider, ja. Das echt war gerade auch ein bisschen doof, aber irgendwie. Ich finde sogar so gar nichts mehr, was so wirklich aus der ganzen Sache rausgestochen hat. Also. Ah, nicht wirklich eigentlich. Leider, kann ich sagen. Gut. Wir haben eigentlich im Prinzip so gut wie alles abgehandelt. Ja, es gab so noch so ein paar kleine Underground-Dinger, wie zum Beispiel Condemned. Kennst du das? Ja, Condemned kenne ich, habe ich aber nie gespielt. Ich habe es ein bisschen angezockt vor ein paar Wochen mal, weil es ja auch schon älter ist und ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Habe es aber auch nicht durchgezockt, aber es hat Spaß gemacht, doch. Das, was ich gespielt habe, fand ich echt nicht schlecht. Das soll aber auch sehr abartig krank gewesen sein, das Ding. Richtig, ja. Also das, was ich gespielt habe, da habe ich mir echt auch gedacht, so, ey, wow, Leute, Moment mal, was? Ja, das soll sehr, sehr, sehr, sehr abartig gewesen sein. Ja, gut, wenn man jetzt hier so durch so verschiedene Listen schaut, da findest du nur entweder. Ja, doch, stimmt! Es gab eine Mod zu Half-Life 2, die hieß No More Room in Hell. Kennst du die? Oh Gott, No More Room in Hell. Moment. Nicht für Half-Life 2, für Left 4 Dead war das. Für Left 4 Dead? Ja. Okay. Nee, kann ich tatsächlich nicht aus Screenshot. Ja, das war richtig übel, weil da waren die Viecher nicht nur aggressiver, okay, sondern auch noch extrem böse. Und ja, das hat schon für einigen Schiss gesorgt, das muss man tatsächlich sagen. War das für Left 4 Dead 1 oder 2? Ich glaube für Teil 1, ich war mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das ziemlich gut. Ansonsten, wenn du durch diese ganzen Listen mittlerweile durchgehst, siehst du halt, das sind alles Titel, die entweder in Development sind, auf Steam raus sind, wie zum Beispiel The Forest, habe ich nicht gespielt, da weiß ich nicht, wie das ist. Ja, es ist auch so ein Crafting-Ding, halt oder? Ja, ganz genau. So ein Survival-Crafting-Döns, was momentan ja im Überfluss einfach kommt. Ja, aber ein Survival-Crafting, was ich ganz gut finde, dass er jetzt auch ein. Ich weiß nicht, kann man das als Horror nehmen? Don't Starve. Ach so, das 2D-Ding. Ja, Don't Starve ist ziemlich gut, aber das kannst du halt nicht als Horror nehmen. Nee, eigentlich nicht. Ich hab's jetzt zwar auch noch nie gespielt, obwohl ich sie mir gekauft habe in Steam. Aber kennt man ja hier, Steam Sale, man nimmt mit, was man kriegen kann. Ja, und dann am Ende hat man 333 Spiele und hat keine Ahnung, wo man anfangen soll. Ja, ganz genau. Und ich habe bis heute noch nicht Don't Starve gespielt, obwohl ich das letztes Jahr im Summer Sale gekauft habe. Was mir gerade noch ins Auge sticht, das ist auch gut, System Shock 2. Oh ja, System Shock 2, das heißt. System Shock 2, das ist. Dass wir es vergessen haben, das beschämt mich. Das beschämt mich jetzt gerade ein bisschen. Ja, System Shock 2 ist wirklich. Wow. Holy fuck. Hast du es jemals durchgespielt? Nein, weil ich hab's erst mir über Steam tatsächlich geholt, als es endlich auf Steam war. Ja, ganz so einer bin ich nämlich auch, aber ich find's geil. Es ist wirklich gut, es macht echt Spaß, aber es ist halt wirklich manche Szenen echt, wow, holy crap. Es kommt hoffentlich dieses Jahr ja noch, ich hoffe, dass es zumindest nicht verschieben, Until Dawn raus. Falls ihr was sagt. Das sagt mir sogar was, glaube ich. Es wird, glaube ich, vom Gameplay her mäßig so sein wie ein Beyond Two Souls, Heavy Rain und Fahrenheit. Ah. Aber ich muss mir mal einen Trailer dazu angucken, es sieht wirklich, wirklich geil aus. Und da gibt es schon ein paar Gameplay-Videos, die 20 Minuten gehen, wo es einfach völlig eskaliert. es geht im Prinzip, es ist so typischer Trash-Horror-Geschichte quasi. Und zwar irgendwie geht es ja wohl um so eine Gruppe von Teenies, die irgendwo in dem Wald oder in den Bergen oder sowas Ferien machen wollen, sowas und ach es eskaliert einfach. Doch, ja, davon habe ich gehört, dass das so total ultra-christlichen Scheiß zu tun hat und was weiß ich alles und total abgerierter, kranker Scheiß, der da ist. Ja, ganz genau. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Da stecke ich jetzt gerade momentan alle meine Hoffnungen rein. Ja, das sah wirklich ganz cool aus, das stimmt, ja. Ich hoffe, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Ich glaube, es hätte sogar schon letztes Jahr rauskommen sollen, oder weiß ich gesagt nicht so richtig. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr wenigstens rauskommt. Weil ja, es macht nichts. Also, es ist nicht schlimm, wenn es auch später rauskommt. Hauptsache, es kommt raus. Die haben ja jetzt auch Dead Island 2 verschoben auf nächstes Jahr, was ich nicht schlimm finde. Ich bin mit den Dead Island Teilen nie wirklich warm geworden. Ja, ich mochte Teil 1, ich hatte meinen Fun. Der war so lustig. Wir haben auch jetzt Dying Light angespielt. Das soll richtig gut sein. Freunde von mir haben es durchgespielt und die finden das unglaublich gut und ich sag die ganze Zeit, ich möchte dieses Spiel haben, aber es läuft nicht auf meinem Rechner. Ich hab's nicht durchgespielt und ich fand's auch ehrlich gesagt nicht so geil. Ich muss dazu sagen, ich hab's nicht lang gespielt, weil es genau das Ding hatte, was mich schon in den Dead Island Teilen schon immer so dermaßen abgefuckt hat, und zwar du hast deine Waffe, haust zweimal auf den Zombie drauf und das Ding zerbricht dir, obwohl es ein Stahlrohr oder was weiß ich was ist. Du schlägst dann mit Schädel ein, kein Wunder, dass das Ding zerbricht. Das ist, ja, aber ich weiß, das hat mich schon in den Dead Island Teilen ein bisschen abgefuckt und ich weiß auch nicht. Bin damit nicht warm geworden. Oh ja, wenn ich Ah, natürlich! Alone in the Dark. Da bin ich gerade auch drauf gestoßen. Ich wollte es auch gerade anschneiden. Alone in the Dark. Die habe ich fast alle gespielt. Mein erster war Teil 3. Hm? Teil 3, das war das in der Westernstadt mit den absolut bekloppten Rätseln. Mit den beklopptesten, bekloppten Rätseln, die es gibt. Ach, Alone in the Dark, ja, doch, das war. Das war cool. Ja, Teil 1 habe ich nie gespielt, aber es soll richtig gut sein. Teil 2 habe ich Jahre später gespielt. Teil 3 hat auch. Teil 4 war scheiße. Ich glaube, Teil 1 gibt es doch auf Steam, oder? Nee, leider nicht. Was sind das? Also, es gibt definitiv ein paar Alone in Dark Teile auf Steam. Das weiß ich nicht. Da müsste man tatsächlich mal nachgucken. Ich guck gerade. Und zwar, eines heißt Alone in the Dark und das andere heißt Alone in the Dark The New Nightmare. Das ist Teil 4, der war schlecht, und das einzige, was dann nur Alone in the Dark heißt, ist Teil 5 und der war noch schlechter. Alles klar, und dann steht hier noch für 27 Euro Alone in the Dark Illumination. Das ist, glaube ich, irgendwie ein neues Team oder sowas. Das sagt nichts. Ja, tatsächlich, bald bei Steam, dieser Artikel ist noch nicht verfügbar. Neues Alone in the Dark also, das ist gut zu wissen. Ja, aber das ist kein Alone in the Dark mehr, was ich hier sehe. Was ich hier sehe, ist Alone in the Dark The Shooter Game. Sieht schon ein bisschen so aus, ne? Ja. Schaust du mir gerade auch an. Alone in the Dark The Shooter Game. Und es sieht aus wie ja. Ja, es sieht furchtbar aus. Es ist keine Alone in the Dark mehr. Alone in the Dark ist Horror, ist Resident Evil Kamera, ist durch die Gegend laufen und hoffen, dass man dabei nicht drauf geht und zu jeder Ecke und nicht mit einer Knarre in der Hand durch die Gegend rennt und alles niederbrezelt. Ganz genau, es ist gute Atmosphäre, guter Soundtrack, schlechte Steuerung. Richtig, ja. Und ich meistens hat man mehr Angst vor der Steuerung als im eigenen Spiel. So geht es zum Beispiel gerade bei dem HD-Remake von Resident Evil 6. Das ist tatsächlich so. Das ist normal, ja. Die Steuerung ist absolut grauenvoll, aber das Spiel ist einfach nur großartig. Ja, definitiv. Aber Home, ja, Home habe ich auch. Das kostet, glaube ich, 2 oder 3 Euro. Auf und zu mal. Das geht. Ich habe jetzt auch Killing Floor 2 gekauft. Voll geil. Ich finde es völlig geil. Es ist ein schlechter Zombie-Shooter. Hätte ich im Prinzip auch sagen können, Left 4 Dead, weil Left 4 Dead ist auch ein schlechter Zombie-Shooter. Das macht, nein, es geht ja darum, bei den Sachen um die Atmosphäre. Auch wenn The Evil Within zum Beispiel einfach nur ein Shooter ist eigentlich, hat ja wirklich manche Stellen, die wirklich, wirklich gut sind. Hast du es durchgespielt? Nein, ich bin in dem Dorf. Ah, okay. Und denk mir, holy crap, ich komme hier nicht weit. Ich hab's durchgespielt und ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, um was es in diesem Spiel geht. Ich hab die Story nicht eine Minute verstanden. Aber das ist eine gute Frage. Minute. Ich hab auch keine Ahnung. Ich hab's durchgespielt und ich war vom Rechnen so, was? Moment mal, was war jetzt hier die Story? Was war da los? Und was? Und ich weiß nur, es war echt strange, das Ding. Ja. Also, was ich bis jetzt gespielt habe, ist echt strange. Und dass keiner der Charaktere das hinterfragt, was da passiert, ist noch viel lustiger. Die leben einfach damit. Die denken sich so, ja, okay, Classic Monday. Tja. Tja. Fita mal einen Montag. Tja, aber jetzt machen. Ja, das ist wirklich vor ein paar Wochen oder ich glaube schon ein oder zwei Monate ist es auch schon wieder her, kam ja ein DLC dazu raus. Jetzt mittlerweile das zweite. Der zweite schon? Okay. Ja. Ich hab's die Evil Within mir mit Season Pass gekauft und noch kein einziger DLC gespielt. Ja, aber das Spiel auch noch. Oder hast du das Spiel schon durch? Doch, hast du ja gesagt. Ja. Das Hauptgame habe ich durch. Aber die DLCs soll sogar ein bisschen besser sein. Ein bisschen atmosphärischer, ein bisschen gruseliger. Keine musst Ahnung. Du selber schauen. Ich habe keine Ahnung. Ich hab's nicht durch. Vielleicht sogar mal reinschauen. Ich meine, es wäre auch ziemlich dumm, Season Pass zu kaufen und dann die vier Seasons zu zocken, ne? Ja, schon. Aber man kann es ja sammeln, ne? Dafür ist richtig. Das ist so. Das ist ja die Sammel. Virtuelle Vitrine reinstellen. So, hey, ich habe mir einen Season Pass gekauft, keinen einzigen DLC gespielt. Hell yeah. Das nennt man Geldverschwendung. Ich habe mir Spiele gekauft und habe sie nie gespielt. Deswegen habe ich auch 333. Ach so, also ist das halt Steam Liste? 333? 333 Spiele, richtig. Wow. Nicht mehr die Hälfte davon durch. Aber viele, viele alte Sachen habe ich mir natürlich. Ich kaufe mir nicht nur neue Spiele, ich kaufe mir auch Sachen, die alt sind, wo die CD von mir im Eimer war, wie Desperados und so weiter. Aber das ist nebensächlich. Ich würde sagen, das schließt unsere kleine Runde über Horror- und Survival-Games ab. Ja. Wir hatten dann doch noch einige gefunden. Meiste haben wir jetzt, glaube ich, durch. Ich weiß nicht, ob man die ersten zwei Bioshocks doch unter Horror einschließen kann. Den zweiten schon, weil er furchtbar grauenvoll war. Ja. Aber den ersten eigentlich Er wurde ja, glaube ich, als Horror-Titel sogar angekündigt. Glaube ich, weiß es nicht. Wurde er als geistiger Nachfolger von System Shock 2 angekündigt. Richtig, war sowas. Aber nicht. Hat dann was komplett Neues gegründet, so was meines Erachtens richtig gut war. Teil 2 absolut nicht, aber wie ist der dritte? Bioshock Infinite. Infinite, ja, der ging nicht, weil Infamous dann. Infinite ging dann eine komplett andere Richtung, was ich halt auch cool fand. Ja, aber den dritten fand ich nicht schlecht. Das war geil, dass die mal ein anderes Setting hatten, so eine Stadt über den Wolken. Hat mir Spaß gemacht, doch. Ich bin mal gespannt, wie Teil 4 wird. Stadt zwischen den Wolken, so, keine Ahnung. Soweit ich weiß. Im Fahrstuhl. Weil ich weiß, wird ein vierter Teil gar nicht kommen, weil der Erfinder irgendwie das Entwicklerstudio verlassen hat oder irgendwie sowas, habe ich mal gelesen. Goddammit, könnt ihr mal aufhören? Ja, ne, das ist furchtbar. Die lauter guten Köpfe verlassen ihre Studios. Und ja, vielleicht haben wir Glück und alle klugen Köpfe, die alle diese Studios verlassen haben, ne? Ja. Finden sich alle zusammen und machen wohl das größte und beste Spiel, was es gibt. Vielleicht ist das so der Hintergedanke von Kojima. Das ist der Plan gewesen, das kann sein. Ich glaube aber tatsächlich nicht, ich will nicht daran glauben, dass Kojima kein Horrorspiel rausbringen wird. Ich glaube, der Typ, der hat wirklich Bock drauf, mal von seiner Metal Gear-Reihe wegzugehen und einfach, er hat ja selber mal gesagt, er hat wirklich Bock, einen scheiß Silent Hill zu machen. Und ich glaube einfach, dass er irgendwann vielleicht jetzt nicht mit Silent Hills, aber irgendwann wird der Typ einfach ein brachial, brutales, geniales Horror-Game rausbringen. Ich glaube einfach dran. Es ist Kojima, das ist einer der verrücktesten, wahnsinnigen Köpfe, die es gibt. Ich schätze schon, dass er irgendwas da am Laufen hat. Ja, also wir werden sehen, was bei rauskommt. Wir wissen es nicht, wir können es nicht vorhersagen, wir können nur hoffen. Leider, ja. Aber egal, was Kojima macht, es wird sowieso gold. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja. Okay, dann war's das mit dieser kleinen, aber feinen Runde mit Kabum Junge über Horror- und Survival-Horror-Spiele. Ich danke dir, Tobi, dafür, dass du hier warst. Immer wieder gerne, kein Problem. Ich hatte echt Spaß dran. Können wir wieder machen. Schleimer. Und ja, wir hören uns wahrscheinlich beim nächsten Mal. Also, wir hören uns sicherlich alle wieder. Und ich sag bis dahin, das ist geil. Das lasse ich einfach drin, weißt du? Das ist ungeskriptet. So macht das Spaß. Wie gesagt, jawohl. Wie gesagt, macht's gut, macht was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut. Bumm, Junge!